Zum Tag des leuchtenden Sterns gab der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der Islamischen Republik Iran in der TVRK, Seyed Mohsen Emadi, am 24. Februar in seiner Botschaft ein Essen. Dazu waren eingeladen der TVRK-Außenminister Ri Yong-ho und die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche. Die Angehörigen der iranischen Botschaft nahmen daran teil. In seiner Rede hob der iranische Botschafter hervor, die Beziehungen zwischen den beiden Ländern hätten der Führer der Islamischen Revolution Irans, Seyed Ali Khamenei, und der Präsident der TVRK Kim Il-sung hergestellt. Dann äußerte er seinen Willen dazu, auch künftig die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern weiter auszubauen. Der TVRK-Außenminister Ri Yong-ho betonte in seiner Rede die unvergänglichen Verdienste von Kim Jong-il um die Entwicklung der Freundschaftsbeziehungen zwischen den beiden Ländern und um die Erfüllung der Sache der Souveränität der Welt würden ewig unvergessen bleiben. Er bekräftigte, dass sich das koreanische Volk für weitere Entwicklung der traditionellen Freundschafts- und Zusammenarbeitsbeziehungen zwischen den beiden Ländern, geschaffen von Kim Il-sung, Kim Jong-il und höchsten Repräsentanten Irans, all seine Mühe geben wird.